Schließlich hatte Julian einen fertigen Plan und die anderen auch davon überzeugt. Im kleinen Fischerdorf Conga Bay war es leicht, die Praxis von Dr. Oliver Wilson zu finden. Schließlich waren sie, wie Ansie erinnerte, immer dann am besten, wenn sie zusammenarbeiteten. Und als Team waren sie fast unschlagbar. Bereits am nächsten Tag überlegten sie, wie sie einander bei dieser neuen Anti-Alkohol-Challenge möglichst tatkräftig unterstützen konnten. Einverstanden, Gabi. Ich höre auf. Mit dem Futtern oder dem Knistern? Immer logisch bleiben. Natürlich mit dem Knistern. Endlich. Seid ihr jetzt so weit, dass ihr mir weiter zuhören könnt? Aber Logo, du hast gerade gesagt, dass du während der Bahnfahrt von deiner Mutter hierher zu uns nachgedacht hast. Genau. Für mich steht fest, dass die Unterschrift meines Vaters gefälscht wurde. Kein Zweifel, Tim? Überhaupt keine, Karl. Nicht die geringsten. Die Frage ist nur, wie können wir beweisen, dass es eine Fälschung ist? Also, das wird wahnsinnig schwer sein. Wir müssen uns zuerst einmal fragen, wer hat überhaupt Grund, deinem Vater sowas anzuhängen? Und, was meinst du, Karl, wer? Der wirkliche Schweinehund. Und wer könnte das sein? Der tatsächliche Erbauer der Giftgasfabrik. Mit großer Wahrscheinlichkeit die Firma Wübau mit ihrem Inhaber Wüstenherr. Das hört sich total logisch an, ja? Die Wübau wusste genau, wo mein Vater sich aufhielt. Während er ahnungslos in anderen Ländern tätig war, konnte man in diesem Terrorstaat die Fabrik bauen. Genau. Und für den Fall, dass alles bekannt wird, hätte man deinen Vater als Sündenbock präsentiert. Und dass er später verunglückt ist, das mag diesen Verbrechern ganz besonders willkommen gewesen sein. Also sind Wüstenherr und Bleschke unsere Feinde. Ich kenne Tanja, die Tochter von Wüstenherr. Sie ist 14. Ich könnte mit ihr reden. Die ist doch nicht so bekloppt, ihren Vater in die Pfanne zu hauen. Wieso? Außerdem weiß sie bestimmt nichts, was uns hilft. Komm. Trotzdem, wir müssen alles versuchen, alles. Ruf mal bei Wüstenherr an. Okay. Wir müssen mit dem Alten reden. Hast du die Nummer? Hab ich. Tanja, hier ist Gabi. Hallo Gabi, grüß dich. Nanu, du klingst irgendwie traurig. Ja, das bin ich wohl, aber deswegen grüßt du doch nicht an, oder? Nein, nein. Du weißt, dass ich mit Tim befreundet bin, oder? Ja, wer wüsste das nicht? Tim würde sich gern mal mit deinem Vater unterhalten. Es gibt da ein sehr ernstes Problem. Mit meinem... Mein Vater ist im Krankenhaus. Was? Oh weh, hoffentlich nichts Ernstes. Oh Gott, das ist doch der Grund, weshalb ich so traurig bin. Er wurde überfallen. Ein Ganove hat ihn niedergeschlagen und ihm den Schmuck meiner Mutter gestohlen, den er zur Bank bringen wollte. Tetloff wurde auch krankenhausreif geschlagen. Oh, schlimm. Weißt du schon, wann dein Vater aus dem Krankenhaus entlassen wird? Wahrscheinlich morgen. Ach so. Ja, ich ruf dann nochmal an, okay? Ja, ist gut. Tschüss. Tschüss. Es ist soweit. Kommt. Alexandra, du wartest hier. Natürlich. Alberto? Ich muss mit dir sprechen. Dich habe ich hier nicht erwartet. Interessierst du dich für Mode? Offen gestanden nur nebenbei. Banden, die in Rom ihr Unwesen treiben, finde ich noch spannender. Du siehst ja, ich bin nicht zum Vergnügen hier. Wenn ihr noch länger in Rom seid, können wir gern mal über dieses Thema sprechen. Bis dann. Briefträger. Und wir verstehen nicht diese Brief. Zeigen Sie mal, Frau Itzke. Arthur Wolfmeier, GmbH, Hochbau, Tiefbau, Immobilien. An Herrn Jaser Itzke, Lindenstraße 13. Sehr geehrte, fordern wir Sie hiermit auf, das von Ihnen bewohnte Behelfsheim, Lindenstraße 13, innerhalb von 30 Tagen, spätestens bis zum 15. Juni, zu räumen, da wir Eigenbedarf als neue Besitzer des Grundstücks geltend machen. Hochachtungsvoll Unterschrift. Na sowas. Ja, das ist ja ein Hammer. Wie meinen Sie das, Mr. Travis? Diesen Rummel hier habe ich extra für Diller aufgezogen, weil ich hoffte, dass wir gemeinsam atemberaubend 2 weiterdrehen können. Aber was sagt ihr mir? Tschüss, nicht mit mir. Fieser Bursche. Aber das zahle ich ihm ein. Ach, wie denn? Ich habe den ersten Film hier, den Diller Rock gedreht hat. Es ist ein fürchterlicher Schinken. So schlecht, dass er nie in die Kinos gekommen ist. Darin ist Diller eine Katastrophe. Er spielt einen Vampir in dem Streifen. Wie zum Beispiel Franka. Es ist übrigens noch jemand da. Ihr könnt jetzt kommen! Frau Anker! Allerdings. Da bin ich wieder. Also gut. Petrocelli. Francesco Petrocelli, er war's. Er hat das alles so gewollt. Wo wohnt er? In der Via Appia. Nicht weit von meinem Haus. Ich gehöre doch eigentlich gar nicht dazu. Ursprünglich wollte ich bloß eine große Reportage. Und was wolltest du in der alten Fabrik Petrocelli? Ach, nichts. Die Kerle loswerden, die dauernd hinter mir herliefen. Dem Vater vom Boss hat die Fabrik einmal gehört? Ja. Und du kanntest deine Verfolger wirklich nicht? Nein, Ehrenwort. Die Bande ist groß. Die meisten kennen sich überhaupt nicht. Ich glaube dir kein Wort, Alberto. Dein Komplize, mit dem du Franca entführt hast, hat auf der Wange eine dicke Schramme, wie Franca uns erzählt hat. Das gibt's doch nicht. Aber erst mal sehen, was im Radio ist. Findest du es gut? Hm, echt gut. Was war das? Was denn? Ich habe nichts gehört. Aber das waren doch Schritte. Oben auf dem Boden. Schritte? Mina, das ist der Wind. Die Balken knarren. Das kennst du doch, oder? Ja, aber dies hörte sich ganz anders an. Und jemand hat geschrien. Ob jemand auf dem Boden ist? Nina, wer sollte da wohl sein? Wetten, das war im Radio? Ja, kann sein. Und du, Bitsy? Hast du was gehört? Bitsy? Wer ist Bitsy? Aber Barbie, sag bloß, du siehst Bitsy nicht. Nein, wo ist Bitsy? Ich sehe sie nicht. Aber da tanzt sie doch. Kann sie nicht toll tanzen? Genau nach der Musik. Aber Nina, du spinnst. Ich sehe keine Bitsy. Psst, wenn Bitsy das hört, sie beleidigt und verschwindet. Aber wo ist Bitsy? Da, genau neben dem Radio. Am Lautsprecher. Ich sehe sie immer noch nicht. Mach die Augen zu. Ja, ist gut. Siehst du sie jetzt? Eigentlich ist Bitsy ja unsichtbar. Aber ihre Freunde können sie sehen. Ich kann sie immer sehen. Ja, ich auch. Ist sie nicht hübsch? Ja, wirklich. Und wie sie tanzen kann. Ihr Haar fliegt durch die Luft. Nicht so laut. Und so schreckt sie. Jetzt ist sie weg. Barbie! Was ist denn, Nina? Was hast du? Du bist ja ganz blass geworden. Hast du es nicht gehört? Es war der Eisschrank in der Küche. Was ist damit? Ich habe es deutlich gehört. Jemand war am Eisschrank. Die Tür hat geklappt. Ach, Nina. Wer soll denn das sein? Wir beiden sind ganz allein im Haus. Komm, wir sehen nach, damit du beruhigt bist. Diesmal habe ich mich nicht geirrt. Aber wie du siehst, es ist niemand in der Küche. Nein, aber vielleicht fehlt was aus dem Eisschrank. Ich kann ja mal nachsehen. Voll bis oben hin. Ja, ich kann nicht sehen, ob was fehlt. Glaubst du, ein hungriges Gespenst ist im Haus und klaut was aus dem Eisschrank? Nein, eigentlich nicht. Du, Barbie, die Terrassentür ist offen. Tatsächlich, die machen wir zu. Jemand ist im Haus. Warum? Weil die Tür offen ist? Bestimmt haben deine Eltern vergessen, sie zu verschließen. Und jetzt hat der Wind sie aufgedrückt. Sowas passiert eben. Ein Glück, dass ich nicht allein bin. Du siehst, es ist überhaupt nichts geschehen. Komm, wir spielen weiter. Vielleicht war es hier ein Gespenst. Und es ist jetzt auf dem Boden. Oh, ich bin ein Gespenst. Oh.